какая находка принесла особую известность Эцтальским Альпам? Tirol, Herz der Alpen. Wir wenden uns weiter nach Westen und gelangen nach Tirol mit seiner Hauptstadt Innsbruck, die auch schon Schauplatz von Olympischen Winterspielen war. Nach Norden hin wird diese schöne Gebirgsregion begrenzt von den Bayerischen Alpen, nach Süden von den Ötztaler Alpen, nach Westen von den Lechtaler Alpen und der Silvretta-Gruppe. Die Ötztaler Alpen haben übrigens vor einigen Jahren eine neue Berühmtheit erlangt durch den Fund von Ötzi, einem männlichen Körper, der vor Jahrhunderten vom Gletschereis eingeschlossen und dadurch konserviert wurde und den der abschmelzende Gletscher jetzt wieder freigegeben hat. Ehe wir nun noch weiter nach Westen reisen, muss das Teilbundesland Osttirol erwähnt werden, das mit seinem zentralen Ort Linz auf der Südseite der Hohen Tauern liegt und durch Straßen und Bahntunnels mit den nördlichen Regionen verbunden ist und auch über die wohl schönste Alpenüberquerung erreicht werden kann. Über die Großglockner Hochalpenstraße, die bis in 2500 Meter Höhe hinaufführt. Der Fremdenverkehr ist die Haupteinnahmequelle der Menschen in den Tälern Osttirols. Im Tal des Inn dagegen sind auch größere Industrien zu finden, in denen die Menschen ihren Lebensunterhalt verdienen.